Das ist eine Razzia. Das ist eine Razzia. Welcher verschissene Wichser stört um diese Uhrzeit? Welcher Wichser? Fucking down. Teile brennt. Der war schön abgetackt. Schön Teile brennt. Nein! Nein!